Mansarde. In meinem winzigen Berner Winterquartier, 7 Quadratmeter, so groß wie daheim das kleine Zimmer, ist alles anders als im Schee, weil geheizt ist. Ich muss nicht tief vermummelt unter vielen Decken im Bett sitzen, sondern kann nach dem Morgenkaffee ganz normal am Tisch arbeiten. Beim Ausräumen sind mir viele Vernissage-Einladungen in die Hände gefallen, die jetzt etwas Besonderes sind, weil sie aus der Vor-Corona-Zeit kommen. Wie froh bin ich, dass ich noch im Februar 2020 im Prado war und den schweren Museumsführer und das Hieronymus Bosch-Poster durch alle Fairnisse bis hierher geschleppt habe. Es ist schön hier oben. Das letzte Mal. Beim Aufwachen hing ein riesiger, fetter Vollmond neben dem Kran. Die Aussicht wird mir fehlen. Obwohl ich in Zukunft ein größeres Zimmer in der unteren Wohnung mieten kann, empfinde ich doch etwas Angst und Wehmut, die Mansarde zu verlassen. So ein liebes, kleines Universum. Ein Geschenk von Sabra, ein Nest, eine Zuflucht. Gefühl und Härte, das war ein Wandspruch. Ein paar Bilder, Postkarten, Bücher, die ich nicht lese, meistens, die aber da sind für mich. Ein paar kleine Gegenstände. Fertig ist die Heimat. Eine Phase meines Lebens, meiner Ablösung von Esther, ist zu Ende. Wiederum gilt es, den Wandel zu umarmen, mit einem Lächeln für den Planeten.